in Mission nach England. Woldemar erfuhr am anderen Morgen aus Zeitungstelegrammen, dass der sozialdemokratische Kandidat Feilenhauer Torgelow im Wahlkreise Rheinsberg-Wutz gesiegt habe. Bald darauf traf auch ein Brief von Lorenzen ein, der zunächst die Telegramme bestätigte und am Schluss hinzusetzte, dass Dubslav eigentlich herzlich froh über den Ausgang sei. Woldemar war es auch. Er ging davon aus, dass sein Vater wohl das Zeug habe, bei Dressel oder Borchardt mit viel gutem Menschenverstand und noch mehr Eulenspiegelei seine Meinung über allerhand politische Dinge zum Besten zu geben, aber im Reichstage fach- und sachgemäß sprechen, das konnte er nicht und wollte auch nicht. Woldemar war so durchdrungen davon, dass er über die Vorstellung einer Niederlage, dran er als Sohn des Alten immerhin wie beteiligt war, verhältnismäßig rasch hinwegkam, pries es aber doch, um eben diese Zeit mit einem Kommando nach Ostpreußen hin betraut zu werden, das ihn auf ein paar Wochen von Berlin fernhielt. Kam er dann zurück, so waren Anfragen in dieser Wahlangelegenheit nicht mehr zu befürchten, am wenigsten innerhalb seines Regiments, in dem man sich von ein paar Intimsten abgesehen eigentlich schon jetzt über den unliebsamen Zwischenfall ausschwieg. Und in Schweigen hüllte man sich auch am Kronprinzenufer, als Woldemar hier am Abend vor seiner Abreise noch einmal vorsprach, um sich bei der gräflichen Familie zu verabschieden. Es wurde nur ganz obenhin von einem abermaligen Siege der Sozialdemokratie gesprochen. Ein absichtlich flüchtiges Berühren, das nicht auffiel, weil sich das Gespräch sehr bald um Rex und Czako zu drehen begann, die seit langer dazu aufgefordert, gerade den Tag vorher, ihren ersten Besuch im Barbischen Hause gemacht und besonders bei dem alten Grafen viel Entgegenkommen gefunden hatten. Auch Melusine hatte sich durch den Besuch der Freunde durchaus zufriedengestellt gesehen, trotzdem ihr nicht entgangen war, was nach freilich entgegengesetzten Seiten hin die Schwäche beider ausmachte. Wovon der eine zu wenig hat, sagte sie, davon hat der andere zu viel. Und wie zeigte sich das, gnädigste Gräfin? Oh, ganz unverkennbar. Es traf sich, dass im selben Augenblicke, wo die Herren Platz nahmen, drüben die Glocken der Gnadenkirche geläutet wurden. Was denn, man ist bei solchen ersten Besuchen immer dankbar, an irgendwas anknüpfen zu können, unser Gespräch sofort aufs Kirchliche hinüberlenkte. Da legitimierten sich dann beide. Hauptmann Czako, weil er ahnen mochte, was sein Freund in nächster Minute sagen würde, gab vorweg deutliche Zeichen von Ungeduld, während Herr von Rex in der Tat nicht nur von dem Ernst der Zeiten zu sprechen anfing, sondern auch von dem Bau neuer Kirchen einen allgemeinen, uns nahe bevorstehenden Umschwung erwartete, was mich natürlich erheiterte. Woldemars Kommando nach Ostpreußen war bis auf Anfang November berechnet, und mehr als einmal sprachen im Verlaufe dieser Zeit Rex und Czako bei den Barbies vor, freilich immer nur einzeln. Verabredungen zu gemeinschaftlichen Besuchen waren zwar mehrfach eingeleitet worden, aber jedes Mal erfolglos, und erst zwei Tage vor Woldemars Rückkehr fügte es sich, dass sich die beiden Freunde bei den Barbies trafen. Es war ein ganz besonders gelungener Abend, da neben der Baronin Berchtesgaden und Dr. Wrschowitz auch ein alter Malerprofessor, eine neue Bekanntschaft des Hauses, zugegen war, was eine sehr belebte Konversation herbeiführte. Besonders der neben seinen anderen Apartheiten auch durch langes weißes Haar und große Leuchteaugen ausgezeichnete Professor hatte, gestützt auf einen unentwegten Peter-Cornelius-Enthusiasmus, alles hinzureißen gewusst. Ich bin glücklich, noch die Tage dieses großen und einzig dastehenden Künstlers gesehen zu haben. Sie kennen seine Kartons, die mir das Bedeutendste scheinen, was wir überhaupt hier haben. Auf dem einen Karton steht im Vordergrund ein Tuba-Bläser und setzt das Horn an den Mund, um zu Gericht zu rufen. Diese eine Gestalt balanciert 5 Kunstausstellungen, will also sagen, netto 15.000 Bilder, und eben diese Kartons samt dem Bläser zum Gericht, die wollen sie jetzt fortschaffen und sagen dabei in naiver Effronterie, solch schwarzes Zeug mit Kohlenstrichen dürfe überhaupt nicht so viel Raum einnehmen. Ich aber sage Ihnen, meine Herrschaften, ein Kohlenstrich von Cornelius ist mehr wert als alle modernen Paletten zusammengenommen. Und die Tuba, die dieser Tuba-Bläser da an den Mund setzt, verzeihen Sie mir, altem Jüngling, diesen Karlauer, diese Tuba wiegt alle Tuben auf, aus denen Sie jetzt Ihre Farben herausdrücken. Beiläufig auch eine miserable Neuerung. Zu meiner Zeit gab es noch Beutel, und diese Beutel aus Schweinsblase waren viel besser. Ein wahres Glück, dass König Friedrich Wilhelm IV. diese jetzt etablierte Niedergangsepoche nicht mehr erlebt hat. Diese Zeit des Abfalls. So recht eigentlich eine Zeit der apokalyptischen Reiter. Bloß zu den dreien, die der große Meister uns da geschaffen hat, ist heutzutage noch ein vierter Reiter gekommen, ein Mischling von Neid und Ungeschmack. Und dieser vierte sichelt am stärksten. Alles nickte, selbst die, die nicht ganz so dachten, denn der Alte mit seinem Apostelkopfe hatte ganz wie ein Prophet gesprochen. Nur Melusine blieb in einer stillen Opposition und flüsterte der Baronin zu, »Tuba-Bläser, mir persönlich ist die Böcklinsche Meerfrau mit dem Fischleib lieber. Ich bin freilich Partei.« Die Abende bei den Barbys schlossen immer zu früher Stunde, so war es auch heute wieder. Es schlug eben erst 10, als Rex und Chaco auf die Straße hinaustraten und drüben an dem langgestreckten Ufer tausende von Lichtern vor sich hatten, von denen die vordersten sich im Wasser spiegelten. »Ich möchte wohl noch einen Spaziergang machen«, sagte Chaco. »Was meinen Sie, Rex? Sind Sie mit dabei? Wir gehen hier am Ufer entlang, an den Zelten vorüber bis Bellevue, und da steigen wir in die Stadtbahn und fahren zurück, Sie bis an die Friedrichstraße, ich bis an den Alexanderplatz. Da ist jeder von uns in 3 Minuten zu Hause.« Rex war einverstanden. »Ein wahres Glück«, sagte er, »dass wir uns endlich mal getroffen haben. Seit fast 3 Wochen kennen wir nun das Haus und haben noch keine Aussprache darüber gehabt. Und das ist doch immer die Hauptsache. Für Sie gewiss.« »Ja, Rex, das für Sie gewiss. Das sagen Sie so spöttisch und überheblich, weil Sie glauben, Klatschen sei was Inferiores und für mich gerade gut genug. Aber da machen Sie meiner Meinung nach einen doppelten Fehler. Denn erstlich ist Klatschen überhaupt nicht inferior. Und zweitens klatschen Sie gerade so gern wie ich und vielleicht sogar noch ein bisschen lieber. Sie bleiben nur immer etwas steifer dabei, lehnen meine Frivolitäten zunächst ab, warten aber eigentlich darauf. Im Übrigen denke ich, wir lassen all das auf sich beruhen und sprechen lieber von der Hauptsache. Ich finde, wir können unserem Freunde Stechlin nicht dankbar genug dafür sein, uns mit einem so liebenswürdigen Hause bekannt gemacht zu haben. Den Wirschowitz und den alten Malerprofessor, der von dem Engel des Gerichts nicht loskonnte, nun, die beiden schenke ich Ihnen. Ich denke mir, der Maler wird wohl nach Ihrem Geschmacke sein. Aber die anderen, die man da trifft, wie reizend alle, wie natürlich. Obenan dieser Frommel, dieser Hofprediger, der mir am Teetisch fast noch besser gefällt als auf der Kanzel. Und dann diese bayerische Baronin. Es ist doch merkwürdig, dass die Süddeutschen uns im Gesellschaftlichen immer um einen guten Schritt vorauf sind. Nicht von Bildungs-, aber von glücklicher Natur wegen. Und diese glückliche Natur, das ist doch die wahre Bildung. Ach, Chaco, Sie überschätzen das. Es ist ja richtig, wenn Sie da so die Würstel aus dem großen Kessel herausholen und irgendeine Loni oder Toni mit dem Maßkrug kommt, so sieht das nach was aus und wir kommen uns wie verhungerte Schulmeister daneben vor. Aber eigentlich ist das, was wir haben, doch das Höhere. Gott bewahre, alles, was mit Grammatik und Examen zusammenhängt, ist nie das Höhere. Waren die Patriarchen examiniert oder Moses oder Christus? Die Pharisäer waren examiniert. Und da sehen Sie, was dabei herauskommt. Aber um mehr in der Nähe zu bleiben, nehmen Sie den alten Grafen. Er war freilich Botschaftsrat und das klingt ein bisschen nach was. Aber eigentlich ist er doch auch bloß ein unexaminierter Naturmensch. Und das gerade gibt ihm seinen Charme. Beiläufig finden Sie nicht auch, dass er dem alten Stechlin ähnlich sieht? Ja, äußerlich, auch innerlich. Natürlich eine andere Nummer, aber doch derselbe Zwirn. Pardon für den etwas abgehaspelten Berolinismus. Und wenn Sie vielleicht an Politik gedacht haben, auch da ist wenig Unterschied. Der alte Graf ist lange nicht so liberal und der alte Dubslav lange nicht so junkerlich, wie es aussieht. Dieser Barbie, dessen Familie, glaube ich, vor dem zu den Reichsunmittelbaren gehörte, dem steckt noch sowas von Gottes Gnadenschaft in den Knochen. Und das gibt dann die bekannte Sorte von Vornehmheit, die sich den Liberalismus glaubt, gönnen zu können. Und der alte Dubslav, nun, der hat dafür das im Leibe, was die richtigen Junker alle haben, ein Stück Sozialdemokratie. Wenn Sie gereizt werden, bekennen Sie sich selber dazu. Sie verkennen das, Chaco, das alles ist ja bloß Spielerei. Ja, was heißt Spielerei? Spielen! Wir haben schöne alte Fibelverse, die vor der Gefährlichkeit des mit dem Feuer Spielens warnen. Aber lassen wir Dubslav und den alten Barbie. Wichtiger sind doch zuletzt immer die Damen, die Gräfin und die Comtesse. Welche wird es? Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, damals, als wir von Kloster Wutz über den Kremmer Damm ritten. Viel Vertrauen zu Freund Woldemars richtigem Frauenverständnis habe ich eigentlich nicht. Aber ich sage trotzdem Melusine. Und ich sage Armgard. Und Sie sagen es im Stillen auch. Es war 2 Tage vor Woldemars Rückkehr aus Ostpreußen, dass Rex und Czako dieses Tiergartengespräch führten. Eine halbe Stunde später fuhren sie wie verabredet vom Bellevue-Bahnhof aus wieder in die Stadt zurück. Überall war noch ein reges Leben und Treiben, und Leben war denn auch in dem aus bloß 3 Zimmern verschiedener Größe sich zusammensetzenden Casino der Gardedragoner. In dem zunächst am Flur gelegenen großen Speisesaale, von dessen Wänden die früheren Kommandeure des Regiments, Prinzen und Nichtprinzen, herniederblickten, sah man nur wenig Gäste. Daneben aber lag ein Eckzimmer, das mehr Insassen und mehr flotte Bewegung hatte. Hier, über dem schräg gestellten Kamin, darin ein kleines Feuer flackerte, hing seit kurzem das Bildnis des hohen Chefs des Regiments, der Königin von England. Und in der Nähe eben dieses Bildes ein ruhmreiches Erinnerungsstück aus dem 66er und 70er Kriege, die Trompete, darauf derselbe Mann, Stabstrompeter Wollhaupt, erst am 3. Juli auf der Höhe von Lipa und dann am 16. August bei Maslatur das Regiment zur Attacke gerufen hatte, bis er an der Seite seines Obersten fiel, der Oberst mit ihm. Dieses Eckzimmer war, wie gewöhnlich, auch heute der bevorzugte kleine Raum, drin sich jüngere und ältere Offiziere zu Spiel und Plauderei zusammengefunden hatten. Unter ihnen die Herren von Wolfshagen, von Herbstfelde, von Wohlgemuth, von Grumbach, von Raspe. Weiß der Himmel, sagte Raspe, wir kommen aus den Abordnungen auch gar nicht mehr heraus. Wir haben freilich 3 Sendens im Regiment, aber es sind der Sendbotschaften doch fast zu viel. Und diesmal nun auch unser Stechlin dabei. Was wird er sagen, wenn er oben in Ostpreußen von der ihm zugedachten Ehre hört? Er wird vielleicht sehr gemischte Gefühle haben. Übermorgen ist er von Trakehnen wieder da, mutmaßlich bei dem scheußlichen Wetter schlecht ajustiert, und dann Hals über Kopf und den großen Trara nach London. Und London ginge noch, aber auch nach Windsor. Alles, wenn es sich um Schick handelt, will doch seine Zeit haben. Und gerade die Vettern drüben sehen einem sehr auf die Finger. »Lass sie sehen«, sagte Herbstfelde, »wir sehen auch. Und Stechlin ist nicht der Mann, sich über derlei Dinge graue Haare wachsen zu lassen. Ich glaube, dass ihn was ganz anderes geniert. Es ist doch immerhin was, dass er damit nach England hinüber soll, und einer solchen Auszeichnung entspricht selbstverständlich eine Nicht-Auszeichnung anderer. Das passt nicht jedem. Und nach dem Bilde, das ich mir von unserem Stechlin mache, gehört er zu diesen. Er ficht nicht gern unter der Devise »nur über Leichen«, hat vielmehr umgekehrt, den Zug sich in die 2. Linie zu stellen. Und nun sieht es aus, als wäre er ein Streber. »Stimmt nicht«, sagte Raspe, »für so verrannt kann ich keinen von uns halten. Stechlin sitzt da oben in Ostpreußen, kann doch unmöglich in seinen Mußestunden hierher intrigiert und einen etwaigen Rivalen aus dem Sattel geworfen haben. Und unser Oberst, der ist doch auch nicht der Mann dazu, sich irgendwen aufreden zu lassen, der kennt seine Pappenheimer. Und wenn er sich den Stechlin aussucht, dann weiß er warum. Übrigens, Dienst ist Dienst. Man geht nicht, weil man will, sondern weil man muss. Spricht er denn Englisch?« »Ich glaube nicht«, sagte von Grumbach. »Soviel ich weiß, hat er vor kurzem damit angefangen, aber natürlich nicht wegen dieser Mission, die ja wie vom blauen Himmel auf ihn niederfällt, sondern der Barbys wegen, die beinahe 20 Jahre in England waren und halb Englisch sind. Im Übrigen habe ich mir sagen lassen, es geht drüben auch ohne die Sprache. Herbstfelde, Sie waren ja voriges Jahr da. Mit gutem Deutsch und schlechtem Französisch kommt man doch überall durch.« »Ja«, sagte Herbstfelde. »Bloß ein bisschen Landessprache muss doch noch dazukommen. Indessen, es gibt ja kleine Vademekums, und da muss man dann eben nachschlagen, bis man's hat. Sonst sind 100 Vokabeln genug. Als ich noch zu Hause war, hatten wir da ganz in unserer Nachbarschaft einen verdrehten alten Herrn, der eh in die Gicht unterkriechte, sich so ziemlich in der ganzen Welt herumgetrieben hat. Pro neues Land immer neue 100 Vokabeln. Unter anderem war er auch mal in Südrussland gewesen, von welcher Zeit ab und zwar nach vorgängiger, vor einem großen Likörkasten stattgehabten Anfreundung mit einem uralten Popen, er das Amendement zu stellen pflegte, 100 Vokabeln, aber bei einem Popen bloß 50. Und das muss ich sagen, ich habe das mit den 100 in England durchaus bestätigt gefunden. Mary, please, a jug of hot water. So viel muss man weghaben, sonst sitzt man da. Denn der Naturengländer weiß gar nichts. Wie lange waren Sie denn eigentlich drüben, Herbstfelde? 3 Wochen, aber die Reisetage mitgerechnet. Und sind Sie so ziemlich auf Ihre Kosten gekommen? Einblick ins Volksleben, Parlament, Oxford, Cambridge, Gladstone? Herbstfelde nickte. Und wenn Sie nun so alles zusammennehmen, was hat da so den meisten Eindruck auf Sie gemacht? Architektur, Kunst, Leben, die Schiffe, die großen Brücken? Die Straßenjungens, wenn man in einem Cab vorüberfährt, sollen ja immer Rad neben einem herschlagen. Und die Dienstmädchen, was noch wichtiger ist, sollen sehr hübsch sein. Kleine Hauben und Tändelschürze. Ja, Raspen, da treffen Sie's. Und ist eigentlich auch das Interessanteste. Denn sogenannte Meisterwerke gibt es ja jetzt überall. Von Kirchen und dergleichen gar nicht zu reden. Und Schiffe haben wir ja jetzt auch. Und auch ein Parlament. Und manche sagen, unseres sei noch besser. Aber das Volk, sehen Sie, da steckt es. Das Volk ist alles. Natürlich Volk, Oberschicht, überall ein und dasselbe. Was da los ist, wissen wir. Und eigentlich habe ich die ganzen 3 Wochen auf einem Omnibus gesessen und bin abends in die Matrosenkneipen an der Themse gegangen. Bisschen gefährlich, man hat da seinen Messerstich weg, man weiß nicht wie. Ganz wie in Italien. Bloß in Italien gibt es vorher doch immer noch ein Liebesverhältnis, was in Old Bopping, so heißt nämlich der Stadtteil an der Themse, nicht mal nötig ist. Und dann, wenn ich zu Hause war, sprach ich natürlich mit Mary. Viel war es nicht, denn die 100 Vokabeln, die dazu nötig sind, die hatte ich damals noch nicht voll. Das ging aber doch, so leidlich. Und dabei hatte ich mal eine Szene, die war eigentlich das Hübscheste. Meine Wohnung befand sich nämlich eine Treppe hoch in einer kleinen, stillen Querstraße von Oxford Street. Und Mary war gerade bei mir. Und in dem Augenblicke, wo ich mich mit dem hübschen Kinde zu verständigen suche, worüber? In demselben Augenblicke sieht ein Chinese grinsend in mein Fenster hinein, sodass er eigentlich eine Ohrfeige verdient hätte. Wie war denn das aber möglich? Ja, das ist eben das, was ich das Londoner Volksleben nenne. Alles Mögliche, wovon wir hier gar keine Vorstellung haben, vollzieht sich da mitten auf dem Straßendamm. Und so waren denn auch an jenem Tage 2 Chinesen, ihres Zeichens Akrobaten, in die Querstraße von Oxford Street gekommen. Und der eine, ein dicker, starker Kerl, hatte einen Gurt um den Leib und in der Öse dieses Gurtes steckte eine Stange, auf die der 2. Chinese hinaufkletterte. Und wie er da oben war, war er gerade in Höhe meiner Beletage und sah hinein, als ich mich eben bemühte, Mary klar zu machen. Tja, Herbstfelde, das war nun freilich ein Pech. Und wenn Sie wieder drüben sind, müssen Sie nach hinten hinaus wohnen oder höher hinauf. Aber interessant ist es doch. Und ich bezweifle nur, dass Stechlin in eine gleiche Lage kommen wird. Gewiss nicht. Daran hindern ihn seine Moralitäten. Und noch mehr, die Barbies. Woldemar, von der ihm bevorstehenden Auszeichnung unterrichtet, kürzte seinen Aufenthalt in Ostpreußen um 24 Stunden ab, hatte aber trotzdem nach seinem Wiedereintreffen in Berlin nur noch 2 Tage zur Verfügung. Das war wenig. Denn außer allerlei zu treffenden Reisevorbereitungen lag ihm doch auch noch ob, verschiedene Besuche zu machen. So bei den Barbies, bei denen er sich für den letzten Abend schon brieflich angemeldet hatte. Dieser Abend war nun da. Die Koffer standen gepackt um ihn her, er selber aber lehnte sich ziemlich abgespannt in seinen Schaukelstuhl zurück, nochmals überschlagend, ob auch nichts vergessen sei. Zuletzt sagte er sich, was nur noch fehlt, fehlt. Ich kann nicht mehr. Und dabei sah er nach der Uhr. Bis zu seinem am Kronprinzenufer angesagten Besucher war noch fast 1 Stunde. Die wollte er ausnutzen und sich vorher nach Möglichkeit ruhen. Aber er kam nicht dazu. Sein Bursche trat ein und meldete, Hauptmann von Chaco. Ah, sehr willkommen. Und Woldemar, so wenig gelegen ihm Chaco auch kam, sprang doch auf und reichte dem Freunde die Hand. »Sie kommen, um mir zu meiner englischen Reise zu gratulieren. Und wiewohl es so damit steht, Ihnen glaube ich's, dass Sie's ehrlich meinen. Sie gehören zu den paar Menschen, die keinen Neid kennen. Na, lassen wir das Thema lieber. Ich bin dessen nicht so ganz sicher. Mancher sieht besser aus, als er ist. Aber natürlich komme ich, um Ihnen wohl oder übel meine Glückwünsche zu bringen und meinen Reisesegen dazu. Donnerwetter, Stechlin, wo will das noch mit Ihnen hinaus? Sie werden natürlich Londoner Militärattaché, sagen wir, in einem halben Jahr. Und in ebenso viel Zeit haben Sie sich drüben sportlich eingelebt und etablieren sich als Sieger in einem Steeplechase, vorausgesetzt, dass es sowas noch gibt. Ich glaube nämlich, man nennt es jetzt alles anders. Und 14 Tage nach Ihrem ersten großen Sportsiege verloben Sie sich mit Ruth Russell oder mit Geraldine Cavendish, haben den Bedforder oder den Devonshire-Herzog als Rückendeckung und gehen als Generalgouverneur nach Mittelafrika, links die Zwerge, rechts die Menschenfresser. Emin soll ja eigentlich aufgefressen sein. Chaco, Sie machen sich's zunutze, dass die Mittagsstunde glücklich vorüber ist, sonst könnten Sie's kaum verantworten. Aber rücken Sie sich einen Sessel ran. Und hier sind Zigaretten, oder liebe Zigarre? Nein, Zigaretten. Tja, sehen Sie, Stechlin, solche Missionen, oder wenn auch nur ein Bruchteil davon, sagen wir Anhängsel, solche Mission ist gerade das, was ich mir all mein Lebtag gewünscht habe. Bloß Erhörung kam nicht geschritten. Und doch ist gerade in unserem Regiment immer was los. Immer ist wer auf dem Wege nach Petersburg. Aber weiß der Teufel, trotz der vielen Schickerei, meine Wenigkeit ist noch nicht drangekommen. Ich denke mir, es liegt an meinem Namen. Hier hat Chaco ja auch schon einen Beigeschmack, einen Stich ins Komische. Aber das Slawische drin gibt ihm in Berlin etwas Apartes, während es in Petersburg wahrscheinlich heißen würde, Chaco, was soll denn das, was soll Chaco? Dergleichen haben wir hier echter und besser. Ja, ich gehe noch weiter und bin noch nicht einmal sicher, ob man da drüben nicht Lust bezeugen könnte, in der Wahl von Chaco einen Witz oder versteckten Affront zu wittern. Aber wie dem auch sei, Winterpalais und Kreml sind mir verschlossen. Und nun gehen Sie nach London und sogar nach Windsor. Und Windsor ist doch nun mal das denkbar Feinste. Russland, wenn Sie mir solche Frühstücksvergleiche gestatten wollen, hat immer was von Astrachan. England immer was von Colchester. Und ich glaube, Colchester steht höher. In meinen Augen gewiss. Ach, Stechlin, Sie sind ein Glückspilz. Ein Wort, das Sie meiner erregten Stimmung zugutehalten müssen. Ich werde wohl an der Majorsecke scheitern, wegen verschiedener Mankos. Aber sehen Sie, dass ich das einsehe. Das könnte doch das Schicksal auch wieder mit mir versöhnen. Chaco, Sie sind der beste Kerl von der Welt. Es ist eigentlich schade, dass wir solche Leute wie Sie nicht bei unserem Regiment haben. Oder wenigstens nicht genug. Fein ist ja ganz gut. Aber es muss doch auch mal ein Donnerwetter dazwischen fahren, ein Zynismus, eine Bosheit. Sie braucht ja nicht gleich einen Giftzahn zu haben. Übrigens, was die Patentheit angeht, so fühle ich deutlich, dass ich auch nur so gerade noch passiere. Nehmen Sie beispielsweise bloß das Sprachliche. Wer heutzutage nicht drei Sprachen spricht, gehört in die Ecke. Sage ich mir auch, und ich habe deshalb auch mit dem Russischen angefangen. Und wenn ich dann so dabei bin und über meine Fortschritte beinahe erstaune, dann berapple ich mich momentan wieder und sage mir, Courage gewonnen, alles gewonnen. Und dabei lasse ich dann zu meinem weiteren Trost alle unsere preußischen Helden zu Fuß und zu Pferde an mir vorüberziehen, immer mit dem Gefühl einer gewissen wissenschaftlichen und mitunter auch moralischen Überlegenheit. Da ist zuerst der Derflinger. Nun, der soll Schneider gewesen sein. Dann kam Blücher, der war einfach ein Jeur. Und dann kam Wrangel und trieb sein verwegenes Spiel mit mir und mich. Bravo, Chaco, das ist die Sprache, die Sie sprechen müssen. Und Sie werden auch nicht an der Majorsecke scheitern. Eigentlich läuft doch alles bloß darauf hinaus, wie hoch man sich selber einschätzt. Das ist freilich eine Kunst, die nicht jeder versteht. Das Wort vom alten Fritz, denk er nur immer, dass er 100.000 Mann hinter sich hat. Dieses Trostwort ist manchem von uns ein bisschen verloren gegangen, trotz unserer Siege. Oder vielleicht auch eben deshalb. Siege produzieren unter Umständen auch Bescheidenheit. Jedenfalls haben Sie, lieber Stechlin, zu viel davon. Aber wenn Sie erst Ihre Rut haben, ach, Chaco, kommen Sie mir nicht immer mit Rut. Oder eigentlich seien Sie doch bedankt dafür. Denn dieser weibliche Name mahnt mich, dass ich mich für heute Abend am Kronprinzenufer angemeldet habe bei den Barbies, wo es, wie Sie wissen, freilich keine Rut gibt, aber dafür eine Melusine, was fast noch mehr ist. Versteht sich, Melusine ist mehr. Alles, was aus dem Wasser kommt, ist mehr. Venus kam aus dem Wasser, ebenso Hero. Nein, entschuldigen Sie, das war ja Leander. Egal, lassen Sie es, wie es ist. Solche verwechselte Schillerstelle tut einem immer wohl. Übrigens können Sie mich in meinem Coupé begleiten. Vom Kronprinzenufer aus haben Sie noch knapp einen halben Weg bis in Ihre Kaserne. Das Coupé tat seine Schuldigkeit und es schlug eben erst 8, als Woldemar vor dem Barbischen Hause hielt und sich von Chaco verabschiedend die Treppe hinaufstieg. Er fand nur die Familie vor, was ihm sehr lieb war. weil er kein allgemeines Gespräch führen, sondern sich lediglich für seine Reise Rats erholen wollte. Der alte Graf kannte London besser als Berlin und auch Melusine, war schon über 17, als man bald nach dem Tode der Mutter England verlassen und sich auf die Graubündner Güter zurückgezogen hatte. Darüber waren nun wieder nah an anderthalb Jahrzehnte vergangen, aber Vater und Töchter hingen nach wie vor an Hyde Park und dem schönen Hause, das sie da bewohnt hatten, und gedachten dankbar der in London verlebten Tage. Selbst Armgard sprach gern von dem Wenigen, dessen sie sich noch aus ihrer frühen Kindheit her erinnerte. »Wie glücklich bin ich«, sagte Woldemar, »sie allein zu finden. Das klingt freilich sehr selbstisch, aber ich bin doch vielleicht entschuldigt, wenn Besuch da wäre. Nehmen wir beispielsweise Waschowitz und ich ließe mich hinreißen von der Prinzessin von Wales und in natürlicher Konsequenz von ihren zwei Schwestern Dagmar und Thyra zu sprechen, so hätte ich vielleicht wegen Dänenfreundlichkeit heute Abend noch ein Duell auszufechten, was mir doch unbequem wäre. Besser ist besser.«